Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter sage den Israeliten, eine Frau, die einen Jungen bekommt, ist 7 Tage unrein. Sie ist unrein wie bei ihrer Monatsblutung. Dritter, am 8. Tag muss man den Jungen beschneiden. Vierter, danach muss die Frau 3 Tage warten. Sie darf nichts Heiliges anfassen. Sie darf nicht in das Heiligtum gehen. Das ist, bis sie wieder rein ist. Fünfter, wenn sie ein Mädchen bekommt, ist sie 2 Wochen unrein. Das ist wie bei ihrer Monatsblutung. Danach muss sie 66 Tage warten. Sechster, wenn die Zeit vorbei ist, bringt sie ein Lamm. Oder sie bringt eine Taube. Das ist für ein Opfer. Sie bringt es zum Priester am Zelt. Siebter, der Priester bringt die Tiere zu Jahwe. Dann wird die Frau rein. Das sind die Regeln für Frauen nach der Geburt. Es ist gleich, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Achter, wenn die Frau arm ist, nimmt sie 2 Tauben. Eine Taube ist für ein Opfer. Die andere Taube ist auch für ein Opfer. Der Priester macht sie dann rein.